Grazie tanto, illustre Duca e Presidente, per questo accenno che anche a me sempre presente con tutta vivacità in questi giorni viennesi. E davvero da questo giorno ha cominciato un'amicizia che per me è uno dei più preziose che sono stato degnato di avere nella mia vita. Prima di entrare nel tema, vorrei dire come la mamma ha promesso qualche volta davanti a uno sforzo, un cioccolatino. Posso promettere anche io un cioccolatino per dopo, perché Monsignore Roger è stato molto gentile di fare una visita sotto il Duomo e nel museo. Allora prego scusa di avere pazienza, malgrado questo tempo, è veramente un sacrificio di stare qui, ma io vorrei fare tutto di abbreviare in quanto è possibile. In meinem Buch Patriarch und Landesherr, forse il mio peccato più grave della gioventù, No, direi di no. No, perché ti ha assolto Light. sì, Leicht e Pasquini, erano i Dunque, due questi grandi, allora non e c'è dubbio. l'ultima cosa che Leicht ha scritto era una Ah. recensione del mio libro. Per me un onore per sempre. Im Vorwort dieses Buches habe ich geschrieben, dass die Nordostecke der Apenninenhalbinsel mit dem heutigen Friaul und Istrien seit jeher bis in unsere Gegenwart zu den Gebieten zählt, die gleich Erdbebenzonen immer wieder in besonderem Maße politischen Erschütterungen ausgesetzt sind und im Mittelpunkt heftiger Kämpfe stehen. Ich habe damals nicht geahnt, dass sich das auch im wörtlichen Sinn, im geologischen, physikalischen Sinn erfüllen wird, dass dieses Land zu einer Erdbebenzone wird. Als natürliches Einfallstor aller Völker, die aus dem Norden nach Italien vordringen, und als Ausgangsbasis aller von Italien nach dem Norden und Nordosten zielenden Bestrebungen musste der Besitz dieses Grenzlandes für jeden Machthaber in diesem Raum eine Lebensfrage sein. Der in der damaligen Metropole dieser römischen Provinz gegründete Bischofssitz und spätere Metropolitansitz Aquileia wurde zum Ausgangspunkt der Christianisierung der Ostalpenländer, deren Geschichte ohne die Aquileias in vielen Phasen gar nicht verständlich sein würde. Wie es den Inhabern dieses Bischofsstuhles, die sich den Titel eines Patriarchen beilegten, gelang, ihre durch Salzburg und Grado bzw. Venedig beengte Macht bis zum Patriarchenstaat auszubauen, wird immer eines der interessantesten Kapitel der Kirchengeschichte und der Geschichte Norditaliens und der östlichen Alpenländer bleiben. Jede Darstellung der weltlichen Herrschaft eines geistlichen Fürsten wird dessen geistliche Stellung und kirchliche Wirksamkeit nicht völlig außer Acht lassen können. Schon allein der Umstand, dass sich der weltliche und kirchliche Verwaltungsbezirk keineswegs immer decken mussten, macht dies erforderlich. Im Falle Aquileias ist ein kurzes Eingehen auf die geistliche Komponente umso wichtiger, weil es wie kaum ein anderer Bischofs- und Metropolitansitz auf eine bewegte und verworrene Vergangenheit zurückblickt, und Aufstieg und Verfall der weltlichen Herrschaft weitgehend aus der Wechselwirkung zwischen der geistlichen Seite ihrer Herrschaft, mit der geistlichen Seite ihrer Herrschaft zu erklären und zu verstehen sind. Besonders deutlich wird dieser Zusammenhang in der Frage der Besetzung des Bischofsstuhles. Die freie Bischofswahl, wie sie im Römerreich üblich war, behauptete sich hier zwar erheblich länger als nördlich der Alpen, aber die Kirche von Aquileia verliert diese Freiheit dann doch zunächst an den König, und als durch den Ausgang des Investiturstreits dessen Einfluss zurückgedrängt war, im Laufe der Entwicklung an den Papst. Sicherte die Freiheit der Wahl die Selbstständigkeit des Patriarchen, so dürfen wir doch auch nicht die Vorteile übersehen, die das Patriarchat gerade aus dem Einfluss der Herrscher auf die Wahlen zog. Aquileia, Aglai, wie es im Mittelalter genannt wird, zwischen Ansa und Matisone, einst am Meer, heute ein beträchtliches Stück von der Adriaküste entfernt gelegen, wurde, um das ganz kurz nur zu streifen, um 180 vor Christus von den Römern als Militärkolonie gegründet. Von Augustus, der die Stadt zur Kapitale der Decima Regio Veneziarum et Istrie erhebt und von Tiberius besonders gefördert, wird Aquileia über seine militärische Wichtigkeit hinaus zu einer der bedeutendsten Städte Italiens, einem wichtigen Hafen und zum Ausgangspunkt für den Handel über die Alpen. Neben der Bedeutung der Stadt als zeitweilige Kaiserresidenz, als Zentrum der Zivil- und Militärverwaltung, wird Aquileia gerade auch wegen seiner handelspolitischen Funktion zum Ausgangspunkt der Christianisierung Nordikons. Die Kirche von Aquileia leitet ihre Gründung auf den heiligen Markus zurück und sah in dessen Schüler Hermagoras ihren ersten Bischof. Wie Rudolf Ecker nachgewiesen hat, stammt die Markus- bzw. Hermagoras-Legende aus der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts. Sie sollte analog zu der des Barnabas für Mailand und des Apollinaris für Ravenna, wir sprachen heute schon davon, einfach die Apostolizität der christlichen Gemeinde von Aquileia erweisen, um damit das Ansehen der durch die Zerstörung der Stadt schwer geschädigten Kirche von Aquileia zu steigern und die Metropolitanansprüche von Aquileia zu legitimieren. Da die Kirche von Aquileia zum ersten Mal in der Kirchengeschichte auf dem Konzil von Arles 314 erscheint, kann man deren Gründung mit ziemlicher Sicherheit um die Mitte des 3. Jahrhunderts oder kurz zuvor annehmen. Vielleicht ging es auch beim Patriarchentitel, der uns in einem Brief Papst Pelagius des Ersten aus den Jahren 558-60 zum ersten Mal begegnet, um das Streben nach Apostolizität. Es ist allerdings festzuhalten, dass uns der Patriarchentitel vor allem, der Fuhrmann auch gezeigt, bei den aus arianischen Stammeskirchen sich entwickelnde Landes- und Staatskirchen der Germanen als Titel von deren Oberbischöfen wiederholt begegnet. Zu einem stehenden Prädikat wird der Titel für den Bischof von Aquileia erst in der Karolingerzeit. Wie die Anfänge der Kirche von Aquileia liegt auch der Ursprung der Metropolitangewalt des Aquileia-Stuhles im Dunkeln. Während Mailand als Metropole der Diözese Italia und kaiserliche Residenz nachweisbar seit der Mitte des 4. Jahrhunderts Metropolitanrechte über die Bischöfe Norditaliens ausübte, begegnet uns der Bischof von Aquileia erst seit dem Anfang des 5. Jahrhunderts, als Mailand durch die Verlegung der Kaiserresidenz nach Ravenna an Bedeutung verliert als Metropole. Aquileia tritt von da ab gleichberechtigt neben Mailand und nimmt wie dieses das Vorrecht für sich in Anspruch, ut inter omnes Italicas Ecclesias Dei prima post Romam. Die Bischöfe von Aquileia sind Metropoliten der Bischöfe Venetiens und Istriens. In der Folge dehnen sie ihre Gewalt über das westliche Illyrien, die beiden Noricum und Raetia Secunda, nach dem Untergang der Metropole durch die Hunnen, dann bis an die Grenze Pannoniens und Sabiens auf. Durch Jahrhunderte stand die geschichtliche Entwicklung und das Schicksal des Patriarchats unter dem Zeichen des Rechtsstreites und der wechselvollen Kämpfe mit dem Bischofssitz von Grado. Diese Auseinandersetzungen wurden heraufbeschworen durch die tiefgreifenden Änderungen, die der Langobardeneinfall von 568 herbeiführte. Die Zeit reicht hier nicht, sie näher zu behandeln. Nur kurz sei gesagt, kam es zuerst zur Spaltung der politischen Einheit der Kirchenprovinz, sollte dieser im Verlauf dieses Streites bald auch die Spaltung der kirchlichen Einheit der Provinz folgen. Der 568 vor den Langobarden nach Grado geflüchtete Patriarch Paulinus I. stand nämlich im Dreikapitelstreit gegen Rom, und ebenso seine Nachfolger, bis 607 der neu gewählte Patriarch Candidianus in Grado dem Schisma abschwor. Da daraufhin die langobardischen Suffragane einen eigenen Metropoliten wählten, gab es nun zwei Patriarchate Aquileia. Erstens das unierte byzantinische Grado, Aquileia Nova, und zweitens das schismatisch-langobardische Alt-Aquileia, das zuerst in Kormons und dann in Civitale seinen Sitz hatte. Die beiden Patriarchate blieben auch bestehen, nachdem kurz vor 700 Aquileia zur Einheit mit Rom zurückkehrte. Unter Paulinus verlor Aquileia 798 im Norden das Bistum, Paulinus II., das Bistum Seben, Saviona, endgültig an den Bayerischen Kirchenverband. Dafür gewann es die Metropolitangewalt über die istrischen Bistümer. Wenn auch zeitweise umstritten, zählten in der Folge zur Kirchenprovinz Aquileia 10 Suffraganbistümer auf dem Boden Venetiens, nämlich Verona, Trient, Vicenza, Padua, Mantua, Feltre, Belluno, Ceneda, Treviso und Concordia und wahrscheinlich 6 in Istrien, Triest, Capodistria, Cittanova, Parenzo, Pola und Pedena. Da hinter Aquileia die fränkische Großmacht mit ihrem Vordringen gegen die slawischen Gebiete trat, wurde, wie Paul Kehr es ausgedrückt hat, aus dem kleinen langobardischen Metropoliten in der äußersten Ecke des alten Reiches der Langobarden fast über Nacht ein expansionslustiger fränkischer Kirchenfürst, der seine Grenzen bis an die Drau vorschob. Der Streit mit der Metropole Salzburg um die kirchliche Zugehörigkeit Kärntens wird von Karl dem Großen 811 in Aachen dadurch beendet, dass er die Drau als Grenze der beiden Diözesen bestimmt. Sie sollte diese Grenze fast 1000 Jahre bis in die Zeit Kaiser Josefs II. Bleiben. In dem Auf und Ab des jahrhundertelangen Streites zwischen Aquileia sind zwei Dinge vielleicht besonders zu berücksichtigen. Einmal, dass es für das halb selbstständige, halb vom byzantinischen Reich abhängige venezianische Gemeinwesen geradezu eine Lebensfrage war, die kirchliche Unabhängigkeit vom Langobardischen Reich zu behaupten, die durch den Bestand eines eigenen Patriarchats verbürgt war. In diesem Licht ist auch die Entwendung der Markus-Reliquien durch die Venezianer in Alexandrin im Jahre 829 zu sehen, 2 Jahre nach den Beschlüssen einer Synode von Mantua, die Grado den Patriarchen von Aquileia unterstellt hatte. Wie sollte Aquileia als Gründung des Evangelisten Markus gegenüber Grado auf Vorrechte pochen, wenn dieser selbst seine Ruhestätte in dem Sprengel von Grado liegenden Venedig wählte? Hatte damit nicht der Heilige selbst in diesem Streit das Urteil gesprochen? Zum Zweiten ist bei diesem Streit zu berücksichtigen, dass es sich nicht bloß um den Kampf zweier Kirchenfürsten in einem eng gesteckten Rahmen handelte, sondern dass in ihm weltgeschichtliche Auseinandersetzungen sichtbar werden. Der Gegensatz zwischen dem byzantinischen und dem fränkischen Reich und die Rivalität der beiden politischen Mächte Oberitaliens, der Republik Venedig und des Regnum Italicum. Der Streit endete in der Folge des Friedens von Venedig von 1177 im Jahre 1180 durch einen Kompromiss, in dem der Patriarch von Aquileia der Gewinnende war, der Gradenza dagegen mit Ausnahme der Einkünfte des Bistums Capodistria auf die Metropolitangewalt in Istrien verzichten musste. Grado, dessen Patriarch seit 1156 seinen ständigen Wohnsitz in Venedig hatte, weshalb bis heute der Bischof von Venedig den Patriarchentitel führt, wurde nun als Metropole der Lagune anerkannt. Und zwar nur für die Lagune. Damit hatte der jahrhundertealte Streit eigentlich ein stilles Ende gefunden und der Metropolitan-Sprengel von Aquileia im Wesentlichen die Gestalt erreicht, die er durch die folgenden Jahrhunderte beibehielt. Patriarch Berthold von Andex verlegte 1238 wegen der ungesunden Lage Aquileias seinen Sitz nach Udine, das als natürliches Zentrum von Friaul, von wenigen Ausnahmen abgesehen, auch die folgenden Patriarchen bis zur Aufhebung des Patriarchats als Residenz beibehielten. Die Aufhebung erfolgte, nachdem die weltliche Herrschaft der Patriarchen bereits 1445 an Venedig übergegangen war, im Jahre 1751. Papst Benedikt XIV. Beendete die lange Auseinandersetzung zwischen Österreich und Venedig um die Besetzung des Patriarchenstuhles dadurch, dass er das Patriarchat auflöste und an dessen Stelle im Jahre darauf 2 Erzbistümer errichtete, Udine für das venezianische, Görz für das österreichische Friaul. Die bisherige Patriarchalkirche in Aquileia wurde in eine dem päpstlichen Stuhl unmittelbar unterstellte Pfarrkirche umgewandelt. Einer der bedeutendsten und angesehensten Metropolitansitze des Abendlandes in der ausgehenden Antike und im Mittelalter war damit einer politischen Konstellation zum Opfer gefallen, deren Ursachen bis in den von uns hier zu behandelnden Zeitraum zurückreichen. Wenden wir uns den Grundlagen und Anfängen der weltlichen Herrschaft zu. Wie zur Entstehung jeder sogenannten Landeshoheit haben auch zur Ausbildung der weltlichen Herrschaft der Kirche von Aquileia verschiedene Komponenten zusammengewirkt. Die Frage, die sich uns stellt, ist, welche sind die Grundlagen der Territorialherrschaft der Patriarchen? Welche Momente gaben den Anstoß und standen im Vordergrund? Zeigt dieses geistliche Territorium an der Grenze, dem durch Jahrhunderte deutsche Kirchenfürsten vorstanden, in seiner Entwicklung wesentliche Verschiedenheiten von der anderer geistlicher Fürstentümer des Reiches? Und schließlich, worin liegt seine Besonderheit und warum musste es diese Entwicklung nehmen? Im Folgenden soll nun versucht werden, darauf eine Antwort zu geben. Die Anfänge des Territorialbesitzes der Kirche von Aquileia entziehen sich unserer Kenntnis. Zweifellos verfügte die Metropolitankirche über Besitzungen, aber aus der Zeit der Langobarden wissen wir überhaupt nichts darüber und auch aus den zwei Jahrhunderten ihrer Herrschaft sind die Nachrichten, also Zeit vor den Langobarden wissen wir nichts und auch in den zwei Jahrhunderten ihrer Herrschaft sind die Nachrichten nur sehr spärlich. Aus dem Diplomenkreis des Großen geht hervor, dass die Bedingungen, denen sich das Patriarchat in der Langobardenzeit gegenüber sah, günstig waren. Wenn außerdem im 8. Jahrhundert die Hälfte der Steuern in Istrien die Kirche von Aquileia aufbrachte, lässt das auf einen ausgedehnten Patrimonialbesitz schließen. Aus der Zeit der Karolinger kennen wir wohl umfangreiche Schenkungen, aber über die Besitzverhältnisse des Patriarchats sind wir bei der geringen Zahl der Urkunden und der aus dieser Epoche überlieferten topografischen Nachrichten nur sehr schlecht unterrichtet. Auf Bitten des Patriarchen Paulinus II. Erhält die Kirche von Aquileia im Jahre 792 von Karl dem Großen ihre sämtlichen in seinem Reich gelegenen Besitzungen bestätigt und dafür auch die Immunität zugesichert. Die Regelung des Gebietsstreites zwischen Aquileia und Salzburg von 811, den ich schon erwähnte, legt die Annahme nahe, dass Aquileia schon damals auch in Kärnten, und zwar nicht nur südlich, sondern auch nördlich der Drau, Besitzungen hatte. Es wird nämlich bestimmt, dass beiden Kirchen der Besitz, den sie am anderen Ufer haben, gewahrt bleiben solle. Im Süden begann die Bildung des geistlichen Territoriums damit, dass der Bischof zum Stadt, in den meisten Fällen damit, dass der Bischof zum Stadtherrn wurde. Da hier die Bistümer die Fortsetzung römischer Stadtbistümer waren und die Stadt älter war als das Bistum, war die Kirche in der Stadt wohl Grundbesitzerin, aber sie hatte eine Menge anderer Grundbesitzer neben sich. So waren die Patriarchen in den Städten, in denen sie residierten, zunächst wohl auch nicht Grundherren, weshalb sie danach streben mussten, hier möglichst viele Rechte an sich zu ziehen. Den großen Vergabungen von Seiten der Herrscher schloss sich zweifellos eine Fülle von Schenkungen privater Natur an. Schließlich werden sich auch viele Freiwillige in den Schutz der Kirche begeben haben, da deren Leuten viele Vergünstigungen eingeräumt wurden. So kam es, dass besonders im engeren Umkreis der Patriarch bald keinen Nachbarn mehr ernstlich zu fürchten hatte. Wesentlich für die Behauptung dieser Herrschaft war dabei die für die Besitzungen des Patriarchen verliehene Immunität. Waren im Anschluss an die spätrömische Immunität schon unter den Langobarden die Kirchengüter von öffentlichen Leistungen befreit, so ging die fränkische Immunität, auf die ich hier nicht näher einzugehen brauche, da inhaltlich noch weit darüber hinaus. Wenn nach der Änderung des Immunitätsformulars seit dem Regierungsantritt Ludwigs des Frommen 814 auch für Aquileia die Immunität mit dem Königsschutz verbunden erscheint, wird sie damit auf eine andere Grundlage gestellt, indem sie nun aus dem Königsschutz abgeleitet wird. Das Bistum wurde durch diese vielleicht auf Benedikt von Aniane zurückgehende Änderung in eine Königskirche und in das System des feudalen Staates eingegliedert. Der durch die Versetzung fränkischer Vasallen nach Italien verpflanzte Feudalismus erfasste zwar durch den Eintritt vieler Langobarden in das Vasalitätsverhältnis und durch die Verleihung der Ämter als Benefizium alle Bereiche, wurde aber in Italien nie ganz heimisch. In der nächsten Periode, der Zeit der Ungarn-Einfälle und der Ottonen und Salier, legten, vielleicht noch sei das erwähnt, im Falle des Patriarchen Paulinus legten gewiss persönliche Beziehungen zum Hofe Karls des Großen und schon allein die Bedeutung Aquileias als Metropolitansitz eine besondere Privilegierung dieser Kirche nahe. Vor allem aber ging es dem Kaiser und seinen Nachfolgern bei der Förderung Aquileias und seiner Patriarchen um die Festigung der von Aufständen bedrohten fränkischen Herrschaft im Langobardenreich, um die Politik gegen Byzanz und schließlich um die Sicherung Italiens und des Fränkischen Reiches gegen die Awaren an einem Punkt von besonderer Wichtigkeit. Dieses letzte Moment des Friedensschutzes und der Friedenswahrung bleibt in der folgenden Periode der italienischen Könige und der Herrscher aus dem sächsischen Haus das Entscheidende und zeigt sich uns als der wichtigste Anstoß zur Bildung einer weltlichen Herrschaft der Patriarchen von Aquileia. Seit dem Ausgang des 9. Jahrhunderts suchten, Frau Fasoli hat das besonders eindrucksvoll in ihrem bekannten Buch dargestellt, die Ungarn immer wieder Italien und vor allem dessen Grenzland Friaul mit ihren Raubzügen und Verwüstungen heim. Wurden auch sonst bei dem Versagen der weltlichen Gewalt die Bischöfe geradezu zwangsläufig zu Vertretern und Verteidigern ihrer Residenzstädte, so fiel der Kirche von Aquileia für ihren Sprengel die wichtige Aufgabe zu, die Verteidigung des Landes zu organisieren. Abgesehen von kleineren Schenkungen des Castells Pozzuoli durch König Berengar erhielt die Kirche von Aquileia 928 von König Hugo das Bistum Concordia übertragen, damit sie mit Hilfe reicherer Mittel dem feindlichen Angriff leichter zu widerstehen vermöge. Der Patriarch ist damit Herr eines Landstriches, der zwischen Tagliamento und Livenza von den Alpen bis zum Meer reicht. Besonders reich waren die Verleihungen und Schenkungen, die Aquileia von den Ottonen und Saliern empfing, die ich hier nicht alle aufzählen kann. Auch hier war der Beweggrund zuerst die Sicherung gegen etwaige Einfälle der Ungarn, die auf dem Rückzug von Belgien und Frankreich 954 zum letzten Mal durch Italien kam. Dann freilich lag diese reiche Privilegierung im Sinne der ottonischen Politik, die sich, wenn auch zum Teil doch auch in Italien, auf die geistlichen Fürsten stützte und hier wie früher die Franken und Parteigänger im eben unterworfenen Regnum bemüht sein musste. Der Patriarch wird in der Ottonenzeit der größte und der am meisten privilegierte Territorialherr in Friaul. Dabei beschränkte sich sein Besitz nicht nur auf dieses, sondern griff frühzeitig schon vor allem auf Istrien über. Dass die Besitzungen, darauf kommen wir noch später, eine bedeutende Bereicherung der erfährt der Besitz des Patriarchen durch die kaiserliche Bestätigung des bisherigen Besitzes der Venezianer zwischen Piave und Livenza. Durch eine Schenkung Heinrichs III. Von 50 Königshuben in Zirknitz bei Laibach dringt das Patriarchat auch in das spätere Krain ein. Die Herrscher übereigneten den Patriarchen zum Schutz und zur Verteidigung des Landes auch unmittelbar zahlreiche befestigte Burgen. Die Stadtburgen inbegriffen lassen sich, wenn auch nicht immer mit topografischer Sicherheit, in diesem Gebiet nicht 500, wie Czernik annahm, aber rund 200 Burgen nachweisen. In einzelnen Fällen, bis auf die Römer zurückgehen, liegen sie meist wie die Städte Triauls an den großen, das Land durchziehenden Verkehrsstraßen. Dass deren zu viele waren, bildet wohl einen der Hauptgründe dafür, dass keine einzelne Burg auf die Dauer von politischer Bedeutung für das Land wurde und sich keine selbstständige Stadt herausbilden konnte. Bildet die Burg, die meist von den wichtigsten Punkten aus das Gelände beherrschte, eine ständige Bedrohung des Kirchengutes, so bot sie umgekehrt in der Hand von bischöflichen Vasallen und Ministerialen für die vielfach weit verstreuten Besitzungen der betreffenden Kirche einen wirksamen Schutz. Nicht nur militärischen Zwecken dienen, war die Burg in der Regel gleichzeitig Mittelpunkt geschlossener Grundherrschaften. Gerade in Italien wird die Burg, um die sich in den meisten Fällen eine Pfarrei, ein Immunitätsbezirk und ein Markt legt, zum Gerichtsort und damit zum Sitz einer unteren Territorialorganisation. Dass auch für das Patriarchat der Besitz von Kirchen und Klöstern von großer Bedeutung war, bedarf im Hinblick auf das Eigenkirchen- und Lebenswesen keiner besonderen Erläuterung. Ich möchte mir auch die Beispiele dafür ersparen. Lediglich erwähnt sei, ohne auch darauf näher eingehen zu können, als wichtiger Vermögensbestandteil jeder Bischofskirche der damaligen Zeit der Zehnt. Was die Immunität betrifft, so lässt sich auch bei den Privilegien für Aquileia eine gewisse allmähliche Steigerung, eine Ausweitung der mit der Immunität verliehenen Rechte feststellen. Es ginge freilich entschieden zu weit, die Gleichstellung von Immunität und Grafschaft für diese Zeit schon überall als gegeben anzunehmen, aber Grafen und Vögte üben schon im 10. und 11. Jahrhundert nebeneinander die hohe Gerichtsbarkeit aus, der eine über die Freien der Grafschaft, der andere über die Familie des Immunitätsherrn. Führte dies in Deutschland in sehr vielen Fällen zur völligen Exemption des Kirchenbesitzes von der Grafschaft, so haben demgegenüber in Italien die kirchlichen Immunitäten nicht in dem Maß am Bestand der Grafschaft berührt. Hätte die Entwicklung überall mit dem Sieg der Immunität geendet, wäre dies gleichbedeutend gewesen mit einer vollständigen Aufzehrung der Grafschaft. Vielen Immunitäten ist der Erwerb der öffentlichen Rechte doch nur zu einem Teil geglückt. Wo sie jedoch wie in unserem Fall die höchste Stufe erstieg, wo sie die volle Hochgerichtsbarkeit erlangte und die daraus sich ergebende Erhöhung der Einnahmen und wirtschaftliche Stärkung, hatte sie die rechte Vorbedingung zur eigentlichen Territorialhoheit erreicht. Ergänzt und ausgebaut wird diese bis dahin erlangte höchste Etappe der weltlichen Herrschaft der Patriarchen noch durch den Entscheid des Königsgerichtes vom 19. Mai 1027 in St. Zeno in Verona, das mit der auf der römischen Synode kurz vorher vom Kaiser und Papst gegebenen feierlichen Bestätigung der Metropolitanrechte der Patriarchen, deren vorübergehenden Sieg über Grado parallel geht. Im Veroneser Urteilsspruch wird Aquileia von der Unterordnung unter Kärnten, dessen Herzog dem Patriarchat die volle Immunität der Besitzungen nicht anerkennen wollte, befreit und unmittelbar dem Reich unterstellt. Ohne Zweifel hat dieser Machtzuwachs des Patriarchen und die sonstige Förderung Aquileias durch den Kaiser nicht zuletzt ihren Grund in dessen Gegensatz gegen den Kärntner Herzog aus dem Hause der Eppensteiner, den er als Eindringling in die Rechte des eigenen konradinischen Hauses betrachtete. Wie schon vorher und später noch zu wiederholten Malen, wird hier ein Charakteristikum der Entwicklung der weltlichen Herrschaft der Patriarchen von Aquileia deutlich. Sie verdanken ihre Erfolge immer wieder der großen Politik des Reiches bzw. der Herrscher, die sich ihrer zu bestimmten Zielen bedienen oder bedienen wollen. Eines besonderen Hinweises bedarf die Vogtei, sowohl wegen ihrer Bedeutung für die Immunitätsbezirke als auch wegen der später sich immer wiederholenden Auseinandersetzungen der Patriarchen mit ihren Vögten. Aber nicht die Aufgabe der Vögte als Vertreter vor Gericht und als Richter über die Immunitätsleute des geistlichen Fürsten beschwor die Kämpfe herauf, als vielmehr die Ausbildung der Vogteigewalt als Schutz- und Schirmvogtei. Wenn dabei betont werden muss, dass die Stellung der Vögte von Aquileia nach deutschem Maßstab zu messen sei, so ist damit der Unterschied gegenüber der sonstigen Stellung der Vögte in Italien gemeint, auf die ich gestern in der Diskussion schon hingewiesen habe. Die Vögte der Kirche von Aquileia aus der älteren Zeit sind uns nicht bekannt. 966 erscheint ein Abzug und 1027 bei dem Gericht von Verona ein Valpertus. Bei der Neuordnung des Kapitels von Aquileia im Jahre 1031 wird bestimmt, dass auch dem jeweiligen Kaiser, dem Patriarchen, den Bischöfen von Concordia und Kapodistria, dass neben diesen auch der Graf von Görz Mitglied des Domkapitels sei. Diese Würde erhält er als Schutzvogt der Kirche von Aquileia, wozu er wahrscheinlich von Poppo ernannt wurde. Graf von Görz war damals Markwart II. Von Eppenstein. In der Hand der Grafen von Görz blieb die Schutzvogtei auch dann, als die Eppensteiner ausstarben und ihnen um 1125 die Lurgengauer im Besitz der Grafschaft folgte. Eine für die spätere Territorialhoheit der Patriarchen wichtigsten königlichen Gunstbezeigungen, möchte ich wenigstens ein Beispiel von diesen Urkunden herausheben, bildet die Urkunde Konrads II. Vom 9. Oktober 1028, in welcher der Kirche von Aquileia, wir sind heute schon darauf zu sprechen gekommen, er der Kirche von Aquileia den Waldbann über ein Gebiet in Friaul vom Isonzo bis an die Livenza und Meduna und vom Meere bis an die Ungarnstraße verleiht. Die bezeichneten Grenzen umschließen ein Gebiet von erheblicher Größe mit Orten wie Aquileia, San Vito und Concordia, Dieser Besitz war zur Zeit der Verleihung bestimmt nicht mehr zum Großteil mit Wald bedeckt. Der Ausdruck quedam silva wird also schwerlich so aufzufassen sein, dass man an einen zusammenhängenden Wald denken müsste. Der Wert unserer Urkunde liegt darin, dass sie dem Patriarchen in dem bezeichneten Gebiet nicht nur das Recht auf Jagd, sondern auch auf Waldnutzung und Rodung und damit auf die Gründung neuer Siedlungen verleiht. Da Rodung und Neubesiedlung zum Erwerb der Hoheitsrechte führen, ist der Waldbann von solcher Bedeutung für die Ausbildung eines Territoriums und der späteren Landeshoheit. Entsprechend der etymologischen Grundbedeutung des Wortes Forst, nämlich der allgemeinen Nutzung entzogen, sind die Forste auch aus der allgemeinen Staatsverwaltung herausgezogen und nicht in das System der Reichsverfassung eingegliedert. Sie mussten also nicht als Lehen weitergegeben oder durch Vögte verwaltet werden. Es ist daher gar nicht verwunderlich, wenn in einer St. Gallener Formel die Immunität als vorrechtlich bezeichnet wird. Die Forste bringen ihren Inhabern einen nicht geringen Machtzuwachs und die Möglichkeit zur Bildung geschlossener Staatsgebilde. Die beiden treffendsten Beispiele außerhalb Reauls sind dafür das Erzbistum Salzburg und das Bistum Würzburg. Beide bauen ihren Territorialstaat nicht auf Immunität und Grafschaft, sondern, ich lasse mich durchaus dann berichtigen, letztlich auf Forstprivilegien auf. Der Bischof von Würzburg erhielt eine Anzahl von Banngebieten, die das Gebiet der Diözese so durchsetzten, dass sie den Bischof zum größten Machthaber innerhalb des Sprengels machten. Für den Erzbischof von Salzburg, der die Rodung überhaupt ohne Privileg begann, war das vom Bongau bis zum Wolfgangsee und in den Talgau reichende Forstgebiet, in dem sich bis dahin noch keine obrigkeitliche Gewalt ausgebreitet hatte, die Grundlage seines Territoriums. Als einer der ersten der italienischen Prälaten erhielt der Patriarch das Recht, in Aquileia eine Münze zu errichten und den Veronesern gleichwertige oder mehrwertige Silberdenare prägen zu lassen. Nachdem man diese Münzverleihung lange, lange Zeit angezweifelt hatte, wurde durch einen Münzfund in Berlin erwiesen, dass die Ausübung des Münzrechts der Patriarchen mit Popo von Treffen, der 1019 bis 42 regierte, begann. Zum Unterschied von der späteren Zeit waren in dieser Periode die Einkünfte des Patriarchen sehr bedeutend. Das ihm aus den reichen Gütern zufließende Einkommen wurde durch die erlangte Immunität mit den damit verbundenen Einkünften aus der Gerichtsbarkeit einerseits und der Abgabenfreiheit andererseits noch gesteigert. Jedenfalls lässt auch die Tätigkeit des Patriarchen Popo, ich wollte erst schon davon sprechen, auf großen Reichtum schließen. Er erhöht die Zahl der Kanoniker auf 50, die er alle ausstattet, baut den Dom, den Patriarchenpalast, lässt die Stadtmauer zum Teil neu und im Ganzen verteidigungsfähig ausbauen, macht Straßen für den wieder aufblühenden Handel fahrbar, unterstützt gewerbliche Unternehmungen und bemüht sich auch sonst sehr, das seit den Ungarneinfällen der niederliegende Land zu neuem Leben zu erwecken. Seine Brandschatzung und Ausraubung Grados, die er unternahm, wobei auch die Klöster und die Nonnen daran glauben mussten, hat ihm nicht so viel Mittel gebracht, das alles leisten zu können. Zur Förderung des Marktes von Aquileia richtete er dort Stationes, offenbar Verkaufsstellen, Verkaufsbuden ein wie wir sie in viel vollendeterer Form vom alten Rom, dem Mercati Traiani her kennen und wie sie uns im Laufe der folgenden Jahrhunderte immer wieder begegnen. Sie waren einerseits für die Venezianer und die istrischen Kaufleute, andererseits für die Kaufleute von jenseits der Alpen bestimmt. Nicht nur vom Standpunkt der anfallenden Einnahmen, sondern im Hinblick auf den Erwerb der Hoheitsrechte war für ein Durchzugsland in handelspolitisch so günstiger Lage, wie es das Gebiet des Patriarchen darstellt, der Besitz des Zollregals von höchster Wichtigkeit. Die berühmten Honorantie Civitatis Papiae führen für Priaul 3 Zollstellen an. San Pietro di Carnia, Civitale und Troppe Aquileia. Nicht nur die strategische und machtpolitische Schlüsselstellung, sondern vor allem auch die für den Handel so günstige Lage des Patriarchengebietes mussten früh das Augenmerk der damals aufsteigenden Großhandelsmacht Venedig auf dieses lenken. Da Venedig im Laufe des 10. und 11. Jahrhunderts langsam seine Herrschaft über den Handel auf dem Po und den anderen lombardischen Flüssen ausdehnte und sich dann in einem generationenüberdauernden Ringen die Herrschaft über die Adria eroberte, konnte es hier keine Konkurrenz dulden. Nicht zuletzt verfolgte das geschickte Ausspielen des Patriarchats Grado gegen Aquileia auch diesen Zweck. Wenden wir uns dem Aufstieg zur Territorialherrschaft in der Zeit vom Investiturstreit bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts in einem nächsten Kapitel kurz zu. Es erscheint fast als der notwendige Abschluss der Entwicklung, dass König Heinrich IV. Zur Sicherung des Weges nach Italien seinem einstigen Kanzler Siegehard die Grafschaft Friaul überträgt und wenige Monate später noch die Grafschaft Istrien und die Markgrein hinzufügt. Die damit geschaffene Vereinigung der drei Grenzlandschaften wird sich im 13. Jahrhundert unter ganz anderen Voraussetzungen wiederholen. Man hätte meinen können, es sei damit der Gipfel der Entwicklung erreicht. Große Hoffnungen knüpfen sich an dieses Jahr und neue glänzende Aussichten eröffnen sich, aber nach einem vorübergehenden gewaltigen Erfolg bringt derselbe Investiturstreit, der das Patriarchat zu solcher Höhe erhebt, ihm auch wieder eine Schmälerung seiner Rechte. Es handelt sich hier nicht, wie sonst vielfach in Italien bei der Verleihung von Grafschaften an die Bischöfe, nur um die Grafengewalt in der Bischofsstadt selbst und in einem beschränkten Umkreis, sondern um die Übertragung der ganzen Grafschaft. Während sonst in zahlreichen Bistümern, dem Titel eines Grafen, den die Bischöfe häufig führten, durchaus nicht eine wirkliche Übung der gräflichen Befugnisse entspricht, gelangt hier, wo deutscher Einfluss sich geltend macht, auf solcher Grundlage der Bischof zu landesfürstlicher Gewalt. Die Langobarden errichteten hier in Friaul ihr erstes Herzogtum und bauten es zu einem starken Bollwerk gegen die Bayern im Norden, die Byzantiner im Süden und gegen die aus dem Osten eindringenden Awaren und Slawen auf. Als die Franken das Land eroberten und ihrem Reich einverleibten, diente das Land dem gleichen Zweck. Es wurde jetzt zum Mittelpunkt einer Mark, die ein sehr weites, in Grafschaften unterteiltes Territorium umfasst. Die Gebieter Friauls zählten zu den mächtigsten Fürsten der Apenninenhalbinsel. Wie die Herzoge Ratchis und Aistulf im 8. Jahrhundert sich zu langobardischen Königen aufschwangen, so errang der Markgraf Berengar zu Ende des folgenden Jahrhunderts die Krone Italiens. Karl der Große, ließ bei der Einverleibung des Langobardischen Reiches in seine Herrschaft als Grundlage der Verwaltung zunächst das langobardische Herzogtum neben der fränkischen Grafschaft bestehen. Er legte eine fränkische Besatzung nach Pavia, während Friaul und die angrenzenden Gebiete wie Vicenza und Treviso noch keine fränkischen Beamten und Grafen erhielten. Das trat erst als Folge der Erhebung des Herzogs Rothgau. In den rebellischen Städten wurden fränkische Grafen eingesetzt. Da diese Grafen an die Stelle der langobardischen Herzöge traten, findet sich für sie neben dem Titel Comes auch noch vielfach der eines Dukes. Dass sich die Gewalt dieser Dukes zur besseren Durchführung des militärischen Schutzes manchmal über mehrere Grafschaften erstreckte, mag zu dieser Bezeichnung beigetragen haben, war aber nicht in erster Linie maßgebend. Zu besonderer Bedeutung gelangte Friaul in den Avarenkämpfen, die zum großen Teil ja von Italien ausgeführt wurden. Friaul gab der einen der beiden Marken, die Karl der Große im Osten errichtete, den Namen. Den Markgrafen bzw. Präfekten oder Herzogen von Friaul unterstanden unter deren eigenen Fürsten die unterworfenen Völkerschaften. Zu den ihnen Untergebenen zählten wohl auch der Dux von Istrien und der durch seinen Aufruhr zu großer Bedeutung gelangte Slawenfürst Liudewin. Räumlich umfasste die Mark Friaul, das südliche Karantanien, Krain, das Land zwischen Trau und Save und das als Dalmatien bezeichnete Küstengebiet. Schon 828 wird die Mark in 4 Grafschaften aufgeteilt. Die Ungarnstürme mit ihren Verwüstungen und der teilweisen Ausrottung der Feudalherren brachten dem Patriarchen, der sich, wie schon erwähnt, große Verdienste um die Abwehr der Feinde und um den Wiederaufbau des Landes erwarb, ein gewaltiges Übergewicht in Friaul. Es wandelte sich immer mehr aus einem weltlichen in ein geistliches Fürstentum und schließlich aus einer italienischen Grenzmark in ein Verbindungsland zwischen den Gebieten südlich und nördlich der Alpen. Deshalb wurde Friaul, das jetzt Mark Verona genannt wurde, wenn auch nicht staatsrechtlich, so doch tatsächlich von Italien abgetrennt und als eine abhängige Grafschaft zuerst 952 an das Herzogtum Bayern und dann 976 an Kärnten angegliedert. Diese Mark Verona zerfiel in 3 Grafschaften, nämlich Verona, Treviso und Friaul, die mehrere Untergrafschaften in sich schlossen und alle ihre eigenen Grafen hatten, unter denen jene von Verona den Titel eines Markgrafen führten. Die Grafen von Friaul, auch Grafen von Cividale genannt, regierten im Namen der Herzoge von Kärnten über einen Teil der Grafschaft, während der Patriarch durch kaiserliche Verleihung die hohe Immunität besaß und daher von jeder Gerichtsbarkeit der Herzöge, Markgrafen und Grafen befreit war. In Pavia wurde nun 1077 von König Heinrich IV., der von ihm 1068 zum Patriarchen erhobene Sieghard mit der vollen Herzogsgewalt über Friaul betraut. Sämtliche Regalien und die hohe Gerichtsbarkeit standen ihm nun zu Gebote. Wenn auch der größte Teil der Grafschaft schon vorher in seinen Händen war, so erfolgte doch jetzt eine rechtliche Bindung der im Land verstreuten Komplexe und war die Voraussetzung für die Bildung eines Territoriums und damit für die Landesherrschaft, der Herrschaft über ein Gebiet, nicht über irgendein Gebiet, sondern über ein Land im Sinne von der Bronnenschaft. Es handelt sich hierbei nicht um ein Herzogtum, sondern um die Grafschaft Riaul mit allen Rechten, die bisher der Herzog von Kärnten geübt und für die unmittelbaren Besitzungen der Kirche, der Kirche von Aquileia schon 1027 in Verona verloren hatte. Nicht nur die bisher dem Grafen zustehenden Befugnisse werden verliehen, sondern auch die darauf haftenden herzoglichen Rechte, zu denen, wenn sie auch nicht ausdrücklich genannt sind, die Wahrung des Landfriedens, die Blutgerichtsbarkeit, die oberste Heerführung der Provinz, das Hoftagsrecht und das königliche Heimfallsrecht zählten. In der immer wiederkehrenden Bestätigung des Dukatus drückt sich das dann bestimmter aus. Dabei ist zu bedenken, dass damit das Herzogtum und die Landesherrschaft nicht schon effektiv gegeben sein mussten. Wie ich gestern schon einmal sagte, waren ja die mittelalterlichen Privilegien nicht selten nur Anweisungen, bei denen es darauf ankam, was der Privilegierte aus ihnen zu machen imstande war. Der Bedeutungswandel zum Herzogtum im räumlichen Sinn, wie wir ihn im Privilegium Minus von 1156 und in der Würzburger Herzogsurkunde von 1168 mit der Gleichsetzung von Dukatus und Episkopatus finden, zeigt sich dann aber auch in der Privilegierung für Aquileia. So wird in den Urkunden Friedrichs des Ersten von 1180, Heinrichs des Sechsten von 1193 und Ottos des Vierten von 1208 den Patriarchen der Dukatus Foro Julii bestätigt. In Deutschland sowohl wie in Italien reichte die bloße Verleihung einer oder mehrerer Grafschaften oder von Teilen von Grafschaften einem Bistum nicht hin, die Bildung eines geistlichen Fürstentums sicherzustellen. Es ging darum, ob der Kirchenfürst fähig war, die Verwaltung seines Territoriums in seiner Hand zu behalten. Wenn der Bischof gezwungen war, die Grafschaft als Lehen an einen mächtigen Laien zu geben, oder wenn das kirchliche Patrimonium zur Gänze an einen vornehmen Laien überging und erblich in dessen Familie blieb, so konnte nur ein weltliches Fürstentum entstehen, das als Grundlage Kirchenlehen hatte. Dieser Fall begegnet uns in Tirol. Wenn man das auch bei Friaul mehrmals befürchten musste, so geschah es doch hier nicht, denn die Patriarchen hüteten sich davor, ihre Grafschaft bzw. ihr Herzogtum als Lehen zu vergeben und auch davor, allzu schnell eine einzige Vogtei einzurichten, die sich auf das ganze Gebiet erstreckt hätte. Gegen die Mitte des 12. Jahrhunderts konstituiert sich vielmehr Friaul politisch und administrativ als Territorium. Dies betont auch der Ausdruck Patria, den wir seit dieser Zeit in Gebrauch finden, um die territoriale Ausdehnung seiner Rechtsgewohnheiten wiederzugeben. Es wird also ein Land mit eigenem Recht, Landessitte und Landesbewusstsein. Friaul bleibt dem Patriarchen erhalten und wird ihnen von Kaiser und Papst im Laufe des 12. Jahrhunderts wiederholt zugesichert. Weniger Erfolg war dem Patriarchen bei der Erwerbung der Grafschaft Istrien und der Mark Krain beschieden, die der König nur wenige Monate nach der Verleihung Friauls dem Patriarchen übertrug. Istrien wird schon dem Nachfolger Sigehards, wohl infolge seiner nun papstfreundlichen Einstellung, wieder entzogen. Krain geht wie Istrien zunächst in die Verwaltung des Herzogs von Kärnten, Heinrich von Eppenstein, über, wird aber 1093 dem Patriarchen, einem Bruder des Herzogs Ulrich von Eppenstein, neuerdings verliehen. Die Zersplitterung des Landes durch die großen geistlichen Immunitätsbezirke und durch den ausgedehnten Allodialbesitz des weltlichen Adels war jedoch bereits zu weit fortgeschritten, als dass noch eine einheitliche Landesherrschaft des Patriarchen hier in Krain möglich gewesen wäre. Er musste das Markgrafenamt in einem in Krain ansässigen Herrengeschlecht, den Andechs-Meraniern, überlassen, die sich geschickt zu behaupten wussten. Das Patriarchat erhält durch zahlreiche Schenkungen, namentlich privater Natur, meist aus nahestehenden Adelsgeschlechtern in Istrien und Krain einen beträchtlichen Güterzuwachs. Trotzdem lässt sich nicht verhehlen, dass im 12. Jahrhundert durch innere Zerrüttung und Verschuldung, vor allem durch Anfeindungen von außen, der Besitzstand und sogar die Unabhängigkeit des Patriarchats immer wieder in Gefahr ist. Von den Nachbargebieten her drohte die städtische Bewegung. Die machtlosen Suffraganbistümer von Ceneda, Feltre und Belluno reizen das aufstrebende Treviso, sie seiner Hoheit zu unterwerfen. Der andere bedeutende Bedränger, gegen den sich der Patriarch zur Wehr setzen musste, waren die eigenen Vögte, Grafen von Görz, zuerst wie gesagt aus dem Hause der Eppensteiner, dann der Lurngauer, die sich nach ihrem Besitz Grafen von Görz nennen. 1149 kommt es sogar zur Gefangennahme des Patriarchen, des Patriarchen durch seinen Vogt, was benachbarte große und mächtige Vasallen zum Einschreiten veranlasst. Als sich ein halbes Jahrhundert später die Grafen von Görz nun mit Treviso gegen den Patriarchen verbünden und diesem am Tagliamento eine schwere Niederlage zufügen, der er mit dem Leben knapp entkommt, sieht sich dieser gezwungen, mit dem einstigen Todfeind Venedig in Unterhandlungen zu treten, das nun harte Bedingungen stellt und sich bemüht, den Patriarchen in eine ähnliche Abhängigkeit herabzudrücken, wie es ihm bei den istrischen Städten, den Städten an der Küste, gelungen war. Nun erhält aber der Patriarch Hilfe von den benachbarten Fürsten. Die Herzoge Leopold VI. Von Österreich und Steiermark, Berthold III. Von Meran, Bernhard von Kärnten, die Grafen Ulrich von Eppan und Albert von Tirol vermitteln zwischen dem Patriarchen und seinen Vögten, den Grafen Meinhard II. Und Engelbert III. Von Görz und garantieren den am 27. Januar 1202 in St. Virino bei Kormons abgeschlossenen Vergleich. Dass in Friaul die kommunale Bewegung nicht durchdrang, ja sich kaum Andeutungen kommunaler Ansprüche finden, hat seine Ursache in dem ausgeprägt feudalen Charakter des Landes. Nach dem allmählichen Aufstieg bis zum Investiturstreit, durch den der Patriarch aus einem wohl reichen und mächtigen, mit vielen Vorrechten ausgestatteten Gebieter über Land und Leute zum Träger der Regierungsgewalt wurde, gerät seine Macht im 12. Jahrhundert nach außen wie nach innen in Verfall. Da er auf einen vollen Schutz von Seiten des Reiches nicht rechnen kann, bleibt ihm keine andere Wahl, als sich nach fremder Hilfe umzusehen. Dabei läuft er Gefahr, einerseits unter die Vormundschaft Venedigs, andererseits unter die des hohen deutschen Laienfürstentums zu geraten. Wenn ich Ihre Aufmerksamkeit noch etwas kurz in Anspruch nehmen darf, möchte ich abschließend noch den Höhepunkt und beginnenden Verfall des Patriarchenstaates, später nach dieser Zeit, also von 1209 bis 1269 behandeln. Das Spätere ist dann drin für die Landeshoheit als solche, für die Formung, für die Entstehung und auch den Ausbau nichts Nennenswertes Neues mehr. Als Markgraf Heinrich IV. Von Istrien aus dem Hause Andex der Teilnahme an der Ermordung König Philipps von Schwaben bezichtigt, geächtet und seiner Lehen verlustig erklärt wurde, kamen diese Lehen an den Herzog Ludwig von Bayern. Nun meldete aber Patriarch Wolfgang, vorher Bischof von Passau, 1204 bis 1218 Patriarch von Venedig, bekannt auch vielen dadurch, dass er Walter von der Vogelweide einen Pelz, nein, das ist eine Reiserechnung von. Nach dem berühmten Privileg Friedrich II. Von 1220 für die geistlichen Fürsten, dass diesen die Territorialität verbriefte und die geistlichen Fürstentümer für alle Zeiten als in sich geschlossene und nach oben hin abgegrenzte Großimmunitäten anerkannte, erhält Patriarch Berthold noch im gleichen Jahr die Privilegien seiner Kirche und ein Weisung über seine Hoheitsrechte bestellt. Die Bestimmungen decken sich zum Teil unmittelbar mit denen des Privilegium in favorem Principum Ecclesiasticorum, zum Teil sind sie durch die besonderen Umstände des Patriarchats bedingt und unmittelbar aktueller Natur. Das Verbot der Eidgenossenschaften für die freien Vasallen und Ministerialen des Patriarchats hat fraulische Verhältnisse im Auge und richtet sich gegen deren Bündnis mit Treviso. Während sich das Verbot der freien Wahl der städtischen Obrigkeiten und das Verbot an die Venezianer, Zins und Treueid von Land und Leuten des Patriarchen zu fordern, vor allem auf Istrien bezieht. In allen Punkten begegnet uns das Bestreben, so weit nur möglich, alle Schranken niederzulegen, die der vollen Landeshoheit des Patriarchen im Wege stehen. Daher sicherte das Rechtsweistum den Patriarchen die Zustimmung nicht bloß der Fürsten, sondern auch der Krone und bedeutete so die reichsrechtliche Anerkennung seiner Herrschaft ansprechen. Freilich ließ deren Durchsetzen zunächst auf sich warten. Dazu bedurfte es der Hilfe des Kaisers, der aber im Moment mit der Neuordnung der Verwaltung Siziliens und mit der Kreuzzugsangelegenheit beschäftigt war. Zu einer Annäherung der beiden kam es wieder gegen Ende der 20er Jahre, als mit zunehmender Verschärfung der Spannung zwischen dem Kaiser, der Lombardischen Liga und dem Papste die Bedeutung des Patriarchenstaates erneut aktuell wurde. Durch Priaul stand, während die Liga die Pässe sperrte, die Verbindung nach Deutschland und von den Häfen des Patriarchenstaates die Überfahrt in die Adria nach Italien auf. Friedrich bestätigt Berthold, der sich bei den Verhandlungen von San Germano hervortat, Schenkungen in Kärnten und beurkundet auch den endgültigen Verzicht Herzog Ottos des Ersten von Meran auf Krain und Istrien zugunsten des Patriarchats, an dessen Spitze der Herzogsbruder eben Berthold stand. Der Patriarch war auf dem Reichstag zu Ravenna im Dezember 1231 anwesend. Und als der Kaiser im März 1232 unverrichtete Dinge von dort aufbrach, begleitete ihn Berthold nach Venedig und weiter nach Priaul. Gleich zu Beginn des Reichstages erwirkten die anwesenden Bischöfe das bekannte Privileg, das sich gegen die Autonomie der bischöflichen Städte richtete und alle diesbezüglichen früheren Verordnungen in Form eines Reichsgesetzes zusammenfasste. Berthold strengte daraufhin gleich eine Klage an, die sich auf die Städte und Orte des Patriarchats, vor allem aber auf Pola, Kapodistria und Tarent bezog. Er beschwerte sich, dass diese sich erkühnten Protestaten, Konsuln und Rektoren zu wählen, Steuern einzuziehen, Münzen zu prägen, Zölle aufzuschlagen, Schuldner zu schützen und sich an Dienstlehen und selbst an Regalien zu vergreifen. Er verwahrte sich gegen die Aneignung seiner Gerichtsbarkeit durch freie und Edelleute per Herimannos aus Nobiles Vivocantur Edelinges. Auf die Bitte des Patriarchen erklärt der Kaiser diese Anmaßungen für richtig und bestimmt, dass die Gerichtsbarkeit in ganz Istrien dem Patriarchen zustehe und Güter wie Pertinens ad Regalia nicht veräußert werden dürfen. Auf die antivenezianische Klausel, die der Kaiser noch 1220 genehmigt hatte, musste der Patriarch allerdings jetzt verzichten. Vielleicht wäre ein Versuch, den Rechtsspruch allein aus eigenen Machtmitteln zu vollstrecken, wieder gescheitert. Nun aber stand er nicht mehr allein, denn er hatte sich mittlerweile dem Kaiser unentbehrlich zu machen gewusst. Wie seine Erfolge in Istrien zeigen, war die mit Hilfe des Kaisers errungene Herrschaft des Patriarchen zunächst tatsächlich von Dauer. Welche Gründe Berthold nun veranlassten, seine Politik plötzlich zu ändern, lässt sich nicht eindeutig klären. Es waren wohl bei einem Politiker anzunehmen weniger persönliche als bei einem Politiker von diesem Format als politische Gründe. Nun hätte nämlich die Verbindung mit der Krone die bisherige Grundlage für die Macht des Patriarchen, durch deren Sturz das Patriarchat nicht reißen können, hätte es sich nicht vorher zurückgezogen. Der plötzliche Übergang legt nahe, dass ihm der neue Weg gar nicht zur Wahl stand und ihm gar nicht die Zeit zur Überlegung blieb. Die Reaktion ergab sich wohl aus der besonderen Lage, in der sich der Patriarch Folge des Sieges der Kommune und des Papstums befand und schließlich auch aus dem gewalttätigen Vorgehen Ezzelinos von Romano und Curcellos gebracht hat. Sicher war schließlich auch die beherrschende Stellung maßgebend, die Friedrich II. Den Grafen von Görz für die das Patriarch von Norden her umschließenden Länder jenseits der Alpen übertragen hatte. Das war eine Gefahr, die den Bestand des Patriarchats als Herrschaft in Frage stellte. Berthold suchte in mehrfachen Bündnissen Hilfe bei der Gegenseite. Beide, aber Kaiser und Patriarch, lebten nicht mehr lange. Kaum war also die neue Machtstellung des Patriarchen mühsam begründet, riss auch schon wieder die Verkettung, der sie ihr Dasein verdankte. Der Gegensatz der Interessen, um die es hier ging, wurde offenbar in der Wahl des neuen Patriarchen. Durch Jahrhunderte hatten Angehörige des deutschen Adels den Patriarchenstuhl inne gehabt und gerade unter den beiden letzten Patriarchen Wolfgang und Berthold war die politische Zuordnung des Patriarchenstaates zur deutschen Machtsphäre besonders hervorgetreten. Nun wurde ein Italiener Patriarch, und zwar Gregor von Montelongo, der Neffe Papst Gregor IX., der als päpstlicher Legat in Oberitalien den Widerstand gegen Friedrich II. Und dessen Anhänger entfacht und geleitet hatte. In dem Augenblick, ich zitiere hier, Lenin. In dem Augenblick, da das Kaisertum vom Schauplatz abtrat, streckte das Papsttum die Hand nach dem Patriarchenstaate aus, um ihn der deutschen Machtsphäre zu entreißen. Creault wurde nunmehr der wichtigste Stützpunkt der weltlichen Liga und blieb es auf lange Zeit. Konrad IV. Wollte die mit Hilfe seines Vaters wieder erstarkte Macht des Patriarchen treffen, aber seine Bemühungen hatten keinen Erfolg und in den wenigen Jahren seiner Regierung kam er nicht mehr dazu, in die Verhältnisse einzugreifen. Die Herrschaft des Patriarchen blieb in Istrien auch den Städten gegenüber vorerst unerschüttert. Sie war zu fest gegründet, als dass sie durch einen bloßen Widerruf hätte gestürzt werden können. König Wilhelm macht Gregor zu seinem Vikar in Italien. Dieser begegnet uns allerdings nur einmal als solcher, und zwar 1252 beim Kampf zwischen Parma und Cremona. König Richard dankt 1258 dem Patriarchen für dessen Glückwünsche und kündigt sein Kommen nach Italien an, worauf Gregor Parlament und das Parlament veranlassen, den Papst zu schreiben und diesen zu bitten, Richard nach Italien einzuladen und zum Kaiser zu krönen. Da in den 50er Jahren die allgemeine politische Lage den Anhängern des Papsttums und insofern auch dem Patriarchen jetzt günstig war, behauptete er einstweilen seinen territorialen Besitzstand. Freilich den eigentlichen Höhepunkt der Macht hatte er schon überschritten, das zunächst in dem Niedergang auf wirtschaftlichem Gebiet sichtbar wurde. Sobald aber im folgenden Jahrzehnt bei dem Fehlen der Unterstützung durch das Kaisertum auch die politische Konjunktur wegfiel, zeigte sich die Schwäche dieser Herrschaftsbildung. Es würde zu weit führen und vor allem erlaubt es auch die Zeit gar nicht mehr, auf die innere Verwaltung, die verschiedenen Funktionäre, deren sich der Patriarch zur Regierung bediente, die Gerichtsbarkeit, das Münzrecht und die Finanzlage des Patriarchates einzugehen. Wie überall in der Zeit beruhen auch im Patriarchat die öffentlichen Institutionen auf der Bundesverfassung, die dann immer mehr dem Beamtenstaat weichen muss, wobei die ständische Gliederung im Allgemeinen der im übrigen Italien entspricht. Leider reicht die Zeit auch nicht, auf die Institution einzugehen, welche die größte Bedeutung für die Verfassung und Verwaltungsreals erreichte, das Parlament, den Terminus Generalis, wie es bis zum Ende des 13. Jahrhunderts, oder das Colloquium Generale, wie es im 14. Jahrhundert meist genannt wird, bevor sich der vulgäre Ausdruck Parlamentum immer mehr durchsetzt. Im Anschluss Krain an die Habsburger in den 80er Jahren des 13. Jahrhunderts und in der Organisation der venezianischen Herrschaft in Istrien ist der Weg vorgezeichnet, den der Patriarchenstaat nehmen sollte. Ein politischer Körper ohne festen Mittelpunkt und ohne starke innere Macht, auf äußere Bündnisse angewiesen, war er seinen Nachbarn nicht gewachsen. Es war nur mehr eine Frage der Zeit, dass er auf der einen Seite in der Marxusrepublik im Süden und auf der anderen im Territorialstaat der Habsburger im Norden aufging. Ich danke dir, Entschuldigung. Se non fossi una persona timida, forse farei un ringraziamento in tedesco, ma ci sarebbero tanti di quegli errori che non mi farei. E faccio io sempre in italiano. Quindi io di tutto cuore ringrazio Schmidinger di questa relazione, che ha dato un quadro così completo e puntuale della storia, dei problemi e dello sviluppo istituzionale e del Friuli, del mio povero Friuli, che in questo momento oramai vive, direi quasi, di memorie, perché la parte migliore è scomparsa. facciamo un solito piccolo riposo di un quarto d'ora e poi cominceremo, ma vediamo che alle 6 dobbiamo andare con Roger. Questo è garantito. Le grandi tappe con la demarcazione della linea di Torre Grava nell'811 ad opera di Napoleone di Carlo Magno e poi le ulteriori vicende fino alla soppressione del patriarcato di Aquileia nel 1751. Poi nel tema dei poteri temporali si è parlato anzitutto delle origini, esponendo quel complesso di prime origini che si collocano nell'ambito delle già esistenti e diffuse continuamente crescenti proprietà immobiliari, proprietà immobiliari della chiesa di Aquileia, sparse molto largamente e tendenti ad aumentare, ma rilevando soprattutto il fatto della loro privilegiazione a tipo immunitario di queste proprietà immobiliari, però con un tipo di immunità non semplicemente passiva, diremmo di tipo longobardo e merovingico, ma di immunità di tipo carolingio, è stato detto, cioè collegate con la protezione regia e equivalenti già ad una positiva, parziale, almeno concessione di diritti pubblici sui territori immunitari. Al di là di questo, una seconda tappa nella identificazione, nell'intensificarsi di queste competenze portò il tempo susseguente alle invasioni ungare con la politica degli ottoni e dei tali, con il concetto, l'idea complessiva di creare del Friuli, puntando sul patriarca di Aquileia, un baluardo militare, un complesso di potere e di ricchezza sufficiente a organizzare una resistenza militare, organizzare la difesa del paese, compito che si trasferisce sostanzialmente sul patriarca di Aquileia, che per questo viene ulteriormente arricchito di notevoli donazioni da parte degli ottoni, è stato accennato al patrimonio anche del vescovato di Concordia, e accanto alle donazioni materiali ha un complesso di privilegi che intensificano e aumentano per le competenze interne alle immunità. Così il patriarca diventa il più ricco e più privilegiato signore in Friuli. Specificando talune di queste donazioni, è stato parlato di donazioni di Enrico III in Carniola, poi di donazioni di diritti di foresta, soprattutto nel vasto Friuli, di cui in particolare è stata illustrata l'importanza di questi forest, di questi diritti di foresta, in quanto equivalgono alla concessione di territori immunitari praticamente, e sono particolarmente interessanti se si mettono in correlazione con il fenomeno analogo che si verifica a Salisburgo e a Würzburg, dove questi diritti di foresta, dando al vescovo l'esclusivo diritto di colonizzare questi territori, praticamente hanno contribuito in modo decisivo a creare l'autorità e la potenza dei rispettivi territori. Ecco, nel Friuli è stato tentato anche un farquale inventario della una descrizione di questo immenso patrimonio, organizzato intorno a nuclei fortificati, i castelli, di cui circa 200 sono stati ricordati, localizzati lungo le strade e in realtà atti a formare una maglia organizzativa, economica e politica che rende superfluo o impossibile lo sviluppo di centri, di ulteriori centri politici più consistenti o città. e che consentono al patriarca di controllare il territorio tramite il vassallo ministeriale. Si evita poi ancora in questo periodo un ulteriore aumento, un ampliamento interiore, diremo qualitativo, dell'immunità, rilevando come pur estendendosi i territori immunitari, lo sfondo di un complesso di diritti comitali ancora sempre esisteva come proprio dell'ambito italico. Tuttavia nel 1027 si avvicina già molto fortemente all'equivalente di una concessione di diritti di contea in favore del patriarca nel Placito di Verona del 19 maggio, se non ricorderò poi anche riguardo di Trento, fu stabilita in questa occasione un'esenzione del patriarca dal duca di Carinzia e dalle prerogative ducali, dunque che il duca di Carinzia avrebbe dovuto esercitare sul territorio, per sottometterlo, per assoggettarlo immediatamente all'autorità imperiale. È la via dell'immunità che però qui si sviluppa ormai fino a dare una equivalenza come contenuti di diritti equivalenti a quelli del duca. È stato parlato di altri diritti legali che il vescovo di Aquileia acquisisce in questo tempo, del diritto di moneta su cui è stato discusso parecchio, ma che ormai si conferma esercitato fino da poco, la metà del secolo XI in poi, da parte di Aquileia, e di diritti di Dazio, di dogana, in una regione così importante per i traffici tra l'ambito mediterraneo e l'ambito alpino, cosa che porta anche a concorrenza con Venezia e con le sue aspirazioni commerciali. Nel secondo punto, riguardante il potere temporale, il terzo insieme, si parla del coronamento, del completamento l'arrotondamento delle prerogative territoriali, della sovranità territoriale, avvenuta con un atto formale nel 1077, quando nel contesto della lotta per le investiture in cui la Piazza Sperti appoggiò l'imperatore Enrico IV, Enrico IV conferì al patriarcato di Aquileia in modo formale e pieno il diritto di contea. Per specificare questo è stato fatto una breve sintesi sullo sviluppo delle circoscrizioni di diritto pubblico in Friuli dal Ducato Longobardo fino alle contee franche, fino al Marchesato di Verona, con la sua triplice divisione in contee di Verona, Treviso e Friuli, per individuare appunto questa circoscrizione del Friuli, porzione della Marca di Verona e insieme del Ducato di Carinzia. Ora, con la concessione di questo diritto di contea, veniva riconosciuto al patriarca di Aquileia per il territorio friulano, se ho capito bene la circoscrizione, un diritto che assommava in sé, anche formalmente in pieno, i diritti ducali, cioè i diritti sovrani, per quel medesimo territorio. Che ovviamente va congiunto con la esenzione dal duca di Carinzia e con la localizzazione adesso di questi diritti comitali, ma aventi valore senza limiti sopra di sé se non l'autorità imperiale, e quindi eventi da ogni ingerenza ducale. Per questo è stato insistito più volte nel fare sul ducato, come più atto a definire il complesso di competenze che in questa creazione politica si concretava. e per una base che è atta a formare ormai definitivamente una sovranità vera e propria su di un land, su di un territorio che si sta formando. Tutto questo è ancora nel 1077 a livello di programma, ma riesce a consolidarsi e a confermarsi mediante l'appoggio degli imperatori e la politica dei patriarchi anche nell'epoca seguente. Qui in questa diventa decisivo se il vescovo, se il patriarca riuscirà effettivamente a tenere nelle proprie mani e ad esercitare in proprio questo complesso di diritti, di competenze e di proprietà immobiliari che titolarmente sono state conferite. In questo, dice il relatore, si distingue la fortuna del patriarcato di Aquileia, dello stato patriarcale di Aquileia, da quella di altri analoghi principati vescovili, Trento e Bretanone, che dove questa possibilità di tenere almeno in prevalenza nelle mani del vescovo principe questo complesso di diritti e patrimoni non si è poi potuto effettuare per varie ragioni. Ad Aquileia i patriarchi seppero evitare, almeno per quel minimo che era necessario, il pericolo di concedere una misura troppo ampia di diritti di contea o di concedere tutti i diritti di contea a un unico corpo politico, ad un unico conte che potesse subentrare, e così pure anche di dare diritti di avvocatia sul principato vescovile e troppo estesi uniformemente tali da abbracciare l'ambito dell'intero territorio. Attraverso questa politica i patriarchi, se ho capito bene, riuscirono a mantenere in misura sufficiente nelle proprie mani il governo dello Stato patriarcale, che riuscì con ciò ad evolversi in una forma più compatta in quella che classicamente è stata denominata la patria, con il suo complesso di cooperatori, consiglieri, eccetera, che confluiranno nel Senato, nel Parlamento sovrano. Non in tutti i territori acquisiti però questo tipo di gestione prevalentemente guidata dal patriarca riesce. Per esempio, si osservava che in Istria e in Carniola questo fu possibile solo molto limitatamente, perché la frammentarietà, la dispersione di competenze e la acquisizione, la presa di l'influsso acquisito da battaglie o da potentati molto consistenti, in realtà era già così progredita. Accanto a questa anche la presa, lo sviluppo delle libertà cittadine, in Istria soprattutto, era tale da contrastare questa azione tendente a costruire uno Stato abbastanza compatto intorno al patriarca. Ecco, e questi aspetti più problematici hanno però messo più volte anche i patriarchi in posizione molto critica. Si citava la sconfitta sul tagliamento che mise il patriarca per qualche quasi praticamente alla mercé dei veneziani, posizione però dalla quale a questo punto lo salvarono i principi di vecchio stampo e pertanto circostanti. Un ultimo capitolo è dedicato alla rifioritura maggiore del principato ecclesiastico sui primi del secolo XIII, quando dopo il crollo degli Andes, dei duchi di Merania, da non confondere con Merania e Marcolaride, il patriarca Volker riuscì nella chiesa di Augusta a rivendicare e a farsi riconfermare i diritti che Aquileia aveva ricevuto nel 1077, quindi anche la reinvestitura della Carniola e dell'Istria da parte di Ottone IV, che lo faceva per premiare il patriarca del passaggio alla sua, al suo partito dopo il tramonto della potenza del partito svevo. Volker seppe mediare le tensioni con le città istriane e avviare un discreto realizzo di queste nuove competenze così riconfermate, queste competenze così riconfermate. Il successore però fu meno conciliante, tuttavia si arriva ad un momento in cui la legislazione generale di Federico II, 1220, porta su formula generale una posizione di sovranità, diremmo quasi, dei principi ecclesiastici, che però fu confermata per Aquileia con delle concessioni, con delle determinazioni speciali emanate dall'imperatore Federico II sul sollecito del patriarca nella dieta di Ravenna del 1231, in cui in particolare l'imperatore aiutava questo sviluppo di sovranità del patriarca e del principato di Aquileia, col divieto di congiure di vassalli entro lo stato patriarcale, tendente ad evitare i collegamenti con Treviso e con le città, col divieto di una libera elezione delle autorità cittadine, tendenti ovviamente a reprimere le aspirazioni ad autonomia cittadina e istria, e con la tendenza in genere a togliere ogni ostacolo alla sovranità dei patriarchi. Su questa base il patriarca Bertoldo, sotto in piena sintonia almeno con la politica di Federico II, riuscì in buona parte ad affermare questi diritti, però si trovò a rischio di venire coinvolto nel crollo stesso dell'imperatore e dovette repentinamente fare verso di lui un voltafaccia che lo avrebbe forse lasciato politicamente scoperto. Morì poco dopo e l'eredità fu assunta da un nuovo patriarca, ora per la prima volta dopo tanto tempo, un patriarca italiano e papale, nipote di Gregorio IX, che ovviamente esprime l'interesse della politica papale a subentrare in un ruolo di appoggio ad oltranza dei principati vescovili o del principato vescovile, in questo caso come facente parte di un consolidamento di un disegno politico generale da parte dei papi. Si concludeva, la conclusione era molto ben formulata, che stava lo Stato patriarcale in realtà è stato sostenuto nella sua appoggio vitale, si è appoggiato sull'impero, soprattutto su elementi in buona parte estrinseci allo Stato stesso, e era necessariamente condizionato a questo gioco di forze, per cui era inevitabile il suo assorbimento o verso la Repubblica Veneta o verso la potenza giuridica una volta che questo gioco non avesse più funzionato. Cominciamo subito. Ho visto che il collega lì aveva preso degli appunti a proposito degli avvocati, poi sono curioso di sapere che appunti ha preso. Ja, ich wage jetzt eigentlich durch diesen Vortrag nur etwas zu sagen, weil ich mich selbst über längere Zeit hin mit dem Problem der Entstehung der Landesherrschaft befasst habe. Allerdings, ich muss dazu sagen, nur in den engen Grenzen von Bayern im Vorfeld des Bistums Freising und Augsburg im Rahmen des historischen Ablaufs von Bayern, Landgerichte so und so und dann einige zusammenfassende Aufsätze. Und ich muss bekennen, dass ich immer voll Bewunderung auf diejenigen Wissenschaftler geblickt habe, die sich mit einer gleichartigen Thematik außerhalb Bayerns, in Italien und im Zusammenhang mit dem Reich und dem Habsburg mit dieser Problematik beschäftigt haben und es war mehr oder weniger so das ständige Ziel, auch einmal als Bayer, Aventin sagt ja von Ihnen, Sie gehen nicht gern auswärts, bleiben lieber zu Hause, sitzen in der Wirtschaft, trinken gern Wein. Es war ein ständiges Ziel, auch einmal hier, damals noch Wein, hier ist erst später gekommen, im Fall, das stimmt, ja. Ja, es war irgendwie ein ungewohntes Ziel, auch einmal dieses Land kennenzulernen, das die Herr Schmiedinger abgehandelt haben. Euer ergab sich für mich eben eine Gelegenheit, nach Priaul zum ersten Mal nach Aquileia zu kommen, leider beeinflusst oder getrübt durch das Erdbeben. Aber es war für mich ein, ich muss sagen, ein Erlebnis. Und heute, das war nun, möchte ich bekennen, das zweite Aquileia und Priaul Erlebnis für mich. Ich danke Ihnen sehr an dieser Stelle. Ich war dann, habe mich erkühnt, anzufragen, ob ich nicht an dieser Tagung teilnehmen darf, weil ich einen Vortrag fand. Ich danke Ihnen sehr zunächst, dass Sie mir das gestattet haben. Und nun zum Vortrag selbst. Ich glaube, was er vor allem anregt, für denjenigen, der sich mit der Landesgeschichte befasst, das ist also nun der Vergleich. Er fordert irgendwie zum Vergleich heraus, was ist an der Entwicklung, zum Beispiel in der Entstehung der Landesherrschaft in Bayern und in Priaul gleich und was ist das Besondere? Sie haben ja selbst in Ihrem Buch, in Ihrem Vortrag schon das Allgemeine und dann das Besondere in dieser Entwicklung herausgearbeitet. Ich habe gestern schon einige Fragen oder eine Frage gestellt, was also nun das Besondere betrifft, das ist also nun die Vogtei, das Wesen der Vogtei, die ja gerade bei der kirchlichen Herrschaft, bei der Entstehung der kirchlichen Landesherrschaft eine wichtige Rolle spielt. Sie haben wiederum ausgeführt, dass also in Italien die Vogtei zu keiner Gerichtsvogtei geworden ist, sondern mehr von Anfang an schon den Charakter einer, überhaupt nur den Charakter einer Schutzvogtei hatte, aber umgekehrt, also dann eine Schutzvogtei wurde. Ja, das ist also nun die Entwicklung umgekehrt, also nun in Deutschland und in Freising zum Beispiel, die Beispiele, die ich vor Augen habe, hier also spielte die Vogtei als Gerichtsvogtei eine sehr bedeutende Rolle und dem Wittelsbacher als Landesherr ist es also gelungen, sozusagen die Bischöfe von Freising vollkommen in ihr Territorium zu inkorporieren mit den Mitteln der Vogtei. Wir wissen nicht, wir haben keine Urkunden überlegt und es ist unwahrscheinlich, dass die Bischöfe von Freising Grafschaftsrechte erhalten haben. Sie haben Immunitätsrechte besessen, darüber haben aber die großen Familien, zunächst Ebensberger, dann Wittelsbacher, die Vogtei besessen. Und mit diesem Instrument der Vogtei ist es den Wittelsbachern gelungen, das ganze Umland von Freising unter ihrer Landesherrschaft zu behaupten, nur die Stadt selbst und dann durch einen späten Kauf um 1300, kurz nach 1300, gelang es dann den Bischöfen von Freising noch diesen kleinen Gebietsstreifen an der Isar entlang noch reichsunmittelbar zu gestalten. Also das also bringt sich so als, möchte sagen, als missglückter Versuch einer Aufbau einer geistlichen, eines nicht gelungenen Versuchs, des Aufbaus einer geistlichen Landesherrschaft in Bayern an, weil einfach hier der Herzog viel zu stark war, weil er also das wichtige Instrument der Gerichtsvogtei in seiner Hand hatte und deswegen den Bischof von Freising und vielleicht bis zu einem gewissen Maße auch den Bischof von Augsburg nicht dazu kommen ließ, dass er eine eigene Landesherrschaft aufbauen konnte. Ja, ich danke sehr für den Hinweis. Ich habe das viel zu wenig vielleicht den Vergleich mit anderen. Ich habe jetzt einige angedeutet mit Salzburg, Würzburg. Ich glaube, man könnte das natürlich noch sowohl nach dem Norden als nach dem Süden, man könnte die Vergleichsbasis noch breiter machen. Und ich glaube, es würde noch manches ergeben. Ich habe mich in diesem Zusammenhang sehr interessiert und habe tanto l'illustre collega Abacco che ha accennato certa parallela nella Piemonte naturalmente sono degli spunti soltanto che troviamo in Piemonte. Qualche parallelo forse si può istituire, dato che in Piemonte c'è uno sviluppo delle istituzioni vassallatico feudali assai notevole. Il confine, protezione imperiale abbastanza robusta, nel caso di altri però soltanto per il XI-XI secolo. Niente della problematica della borghesia, assolutamente questo no, sono cose tipicamente tedesche e in Italia è un caso unico di trovare problemi relativi alla presenza degli avvocati a proposito di un principato ecclesiastico, un caso assolutamente unico. Ma per esempio quando si è accennato alle foreste, no? Le foreste del Basso Friuli, che sono uno degli elementi tutt'altro che secondari della formazione di una prevalenza politica destinata poi a essere integrata da un quadro territoriale coerente. Ebbene, c'è proprio il parallelo riguardo a questo perfetto con la potenza del vescovo di Ars. Fin dalla prima metà del secolo X, ottiene tutte le selve, tutto il territorio di Bredulo, perché la diocesi di Asti era formata da due piani, quello settentrionale, quello più ricco economicamente, sul Valtanaro, e poi quello meridionale, viceversa, nell'attuale provincia Cuneo, in gran parte selvoso, ed è questo complesso selvoso fiscale che viene donato nella prima metà del secolo X al vescovo di Ars. Nel 1041 poi questo stesso complesso fiscale viene donato, non confermato, donato come se fosse una cosa nuova, col nome di Comitato da Enrico III. Ora siamo a qualche decennio dal diploma del 1077, quindi il triangolo meridionale, qualche decennio prima del momento in cui si organizza territorialmente sotto protezione imperiale in modo ufficiale il dominio del patriarca, qualche decennio prima troviamo che la parte meridionale della diocesi, proprio quella che nel frattempo probabilmente era stata in parte dissodata, aveva subito quelle trasformazioni anche di carattere demografico che la rendevano più importante politicamente, assume nome di comitato. La parte settentrionale, cioè il vecchio comitato di Asti, viene donato nel 1091, ben 15 anni dopo, è 15 anni dopo. E c'è proprio due donazioni dei due comitati, i quali tutti insieme costituiscono la diocesi di Asti, e quindi è evidente una prospettiva di formazione di un principato territoriale, prospettiva. Okay. Quanto poi i 200 castelli? Nel caso di Asti è una cinquantina, comunque è un numero assai considerevole. I castelli che sono stati studiati, che vengono studiati proprio in questi anni da un giovane studioso Renato Bordone, che sono studiati nel loro ruolo strategico, nella loro posizione, non soltanto nella zona delle curte, ma al corso del Tambro, eccetera, quindi un inquadramento politico, militare, preciso, attraverso l'incastellamento delle corti. Cioè ci sono una serie di paralleli e naturalmente ci sono anche dei contrasti, perché a un dato momento tutto si sfascia. Ma si sfascia perché c'è la città, da noi è la città che rovina questi principi territoriali. Da prima come Asti, prima c'era la concorrenza dei marchesi di Torino, perché è dall'interno della marca di Torino che fanno uscire gli imperatori, fanno uscire questo principato territoriale in fieri, questa dominazione ecclesiastica in fieri. Ma quando questo dovrebbe assumere, alla fine del secolo XI, il massimo slancio, in perfetta coincidenza, Asti si costituisce a comune, e nel secolo successivo è una concorrenza disperata fra la dominazione vescovile e la dominazione che va crescendo del comune di Ancona. Il vescovo non si rende mica tanto presto perché continua a moltiplicare la sua clientela da stallati, ci sono una serie di feudi oblati che rappresentano proprio il risultato di un'opera di pressione del vescovo nei territori per impedire al comune di avanzare, e riesce a sopravvivere col fiato corto, e quando nel 1220 c'è il privilegio per i principi ecclesiastici, il vescovo di Asti non è più in grado di goderne perché è ormai proprio ridotto politicamente assai male, la Repubblica Artigiana è in pieno e prodigioso sviluppo. Io volevo semplicemente dire che quel diritto di colonizzazione a cui preludevano quelle concessioni di diritti di foreste è poi stato utilizzato largamente dai comuni piemontesi con tutta la fondazione di borghi franchi che intorno ad Asti sono stati piuttosto numerosi. E poi c'è quel meraviglioso codice della Baila. Ma la Baila con tutte quelle rappresentazioni di cartelli che dass sich ihre zwei Geschlechter sich Wenn vom Vergleich die Rede war, Nord und Süd und Italien und Deutschland ist ganz grob, so erlaube ich mir einen ganz kurzen Hinweis auf ein Faktum, das vielleicht ganz allgemein die Thematik des Seminars hier von Bedeutung ist. Ich meine damit das Vordringen des gelehrten Rechts im hohen Mittelalter, dann später natürlich umso mehr. Und ich bin darauf gekommen, weil sie, so wie es notwendig ist, den Patriarchen Wolfgang herausgestrichen haben. Und da fiel mir ein, dass ein Kollege von mir, der in der letzten Zeit studiert veröffentlicht hat, die sich mit Wolfgang, also dem Recht, dem gelehrten Recht, die sich mit Wasser befasst haben und dabei die Rolle des Wolfgang besonders hervorgehoben haben, der schon, als er noch Bischof von Passau war, bereits Kontakte lebhafter Art, sowohl personeller als auch handschriftenmäßig nachzuweisen, Aquileia hatte und auch dann in einem Vortrag am letzten Österreichischen Historikertag darauf hingewiesen hat, dass alles das, was an neuem Recht, sei es prozessueller Art oder Schiedsgerichtsbarkeit und so Sachen, dass das nach Kern nach Österreich alles aus Aquileia hinausgekommen ist. Das heißt also, dass da sicher ein Zentrum der Rechtsgelehrsamkeit war, wieder weiter aus Süden gekommen. Aber so wie ich weiß, wäre das noch zu untersuchen, vielleicht bei der Professor Rohr dazu mehr zu sagen. Ich glaube, das ist ein Ding, das man ja jetzt mehr beachtet, die Bedeutung des gelehrten Rechts, die Ausbildung der Landesherrschaft insgesamt, natürlich da auch besonders dieses Gebiet der Bischöfe. Das ist was ich hier nur gelesen habe. Cominciando da Otto Wolf e anche Tardi, e viene questo importante della giurisprudenza a noi, a Inizia e Austria, interessantemente stava a fare. Va bene, io ricordo dopo, se permette, prima però stavolta. Dice Daniela, a kleine Kerze fragen, haben Sie erwähnt, bei der Neuordnung des Lohnkapitels, glaube ich, in den 30er Jahren, der 11. Jahrhundert, unter anderem bestimmt wird, dass der Vogt einen Sitz im Domkapitel haben soll. Ich würde mich interessieren, ob es hier Parallelen dazu gibt. Gibt es hier eine Parallele dazu, dass der Vogt, ich höre mir ja, bei Hintergedanken ist sehr, um das vorwegzunehmen, meine Sitz gibt es zwei Ausfertigungen dieser Urkunde. Eine, wo das nicht drinnen ist, und eine sehr viel spätere, wo das erwähnt wird, die hier unterschrieben ist. Ob das wirklich ursprünglicher Bestandteil ist. Aber gibt es da andere Fälle, wo der Vogt, ich würde nur deutsche Zitze sein, nicht zu wo der Vogt nicht die Person kaufen ist? Es ist ein Hinweis, dass ich sage, dankbar, ich gebe zu, dass vielleicht, wie Sie sagen, es zwei Auswertungen gibt. Mir ist eine Parallele bekannt. Wir gegen die Herrscher, der französische Präsident, der nach einem Staatsbesuch in Rom ist, kommt er einmal in den Lateran und nimmt ihn im Chor unter der Kanonik am Platz. Und am 8. Dezember, zum Fest der Immaculata, wird vom Kapitel in Santa Maria Maggiore der spanische Botschafter feierlich zur Tür eingeholt. Und als Vertreter des spanischen Staatsoberhauptes in den Chor geleitet. Bei Staatsoberhäuptern ist es bekannt, aber beim Vogt kein einziges. Es kann durchaus sein, dass das eine Fälschung ist. Nein, ich glaube, es gibt eine Alternative. Nein, das ist der König unter. Der König wird aufstehen. Der König ist auch der König. Ja, aber das ist nicht. Das ist der König unter. Das könnte da bedenklich stimmen. Und vor allem die Stellung des Vogts in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts. Ja, spricht man nicht an. Spricht eigentlich nicht davon. Das ist ein Vogt, das ist vielleicht gut aus. heißt, dass habe ich dazu gesagt, ich habe ja eine kleine Einschränkung gemacht. Das heißt, wenn ich sage, wenn der, also in, wenn er da hineingekommen ist, dann nur Schutz und Schirm kommt. In einer anderen Frage. Aber das wäre schon so ein kleiner Rückzieher in eine Sicherheit. Ja. Also, es wird im 16. Jahrhundert und Kapitel dann aktiv, wird nie diese Urkunde zitiert, sondern die Gnade kam, wird immer eine spätere Urkunde zitiert. Das heißt, was dafür sprechen würde, also nicht eine spätere, eine spätere Usurpation. Wenn wir genau in den Fels, ein großes Fels, auf dem das Archiv keine Urkunde ist. Doch, der Fels, der Nachfolger des Hofes, ist für das österreichische Landesherr, was am Gehör, beziehungsweise der Landesherr. Ich habe so spät überlegt. Ja. Wenn ich mich täusche und diese eine frühneuzeitliche Überlieferung, dieser Fassung, die andere Fassung, und bei welchen sind wir ja in Österreich schon im 14. Jahrhundert geworden. Das ist das, Entschuldigung, war nun Aquileia eine deutsche oder eine italienische Kirche? Er war italienische. Perché tutti i diplomi imperiali per Aquileia sono emanati dalla cancelleria italiana. E quando uno dei patriarchi, non so se Moschero o Roma in ad Augusta, alla corte italiana, il re vorrebbe anche l'investitura e mi dichiara che l'investitura lì non la riceverà mai perché la Aquileia fa parte del re italiano. Quindi la chiesa di Aquileia è chiesa italiana, anche se perché non è un territorio legato a facente parte della Carinzia, no, è in amministrazione della Carinzia, ma non fa parte della Carinzia. E su questo punto, per esempio, qui stiamo a dass man ja sieht, dass das besteht ungefähr per Erfolg, dass das Privilegium in verlorenen Rechtsgrund dieser Person nicht abgehen, auch nicht einfach gibt. Er holt sich noch eine eigene Bestätigung mit dem Weißtum dazu, weil er von nicht für den deutschen Kirchen, nicht für den deutschen Kirchen führt. Das wird dann aber ja auch gedenkt. Nicht? Was in ihrem Machtbereich liegt, also wenn Volksvergiss, wenn man nie oder so, Die Frage ist, heißt das etwas Konkretes oder ist das in diesem Fall nur so eine Luftfüllung? Intanto rispondo subito al problema dello sviluppo del diritto. Veramente il diritto giurano si sviluppa molto, cominciamo soltanto direi con gli statuti dell'avvocato di civitale, gli statuti di civitale che sono nella fine del XIII secolo, ma con una legislazione tipicamente comunale, sette volte esistente, che è venuto fuori fortunatamente un 5-6 anni fa, il dottor Mano di Valenburg, in una rilegatura di un registro, ha trovato un foglio completo, purtroppo, uno solo. Deve essere studiato, è un manoscritto vero, un manoscritto del IX secolo, ma ho avuto la desiderata di mandarmi il suo lavoro e con le fotografie, quindi ho potuto mettersi un po' in adesso dentro. Il manoscritto è indubbiamente un manoscritto italiano, dell'Italia orientale, è Friulano, è civitalese, andiamo per gradi. È da metà del nostro secolo, quindi esce da uno scrittorio al momento di Everardo, Luca e Marchese poi. Con una bella biblioteca. Che doveva avere una bella, ma questa è una copia ufficiale, evidentemente, mandata da Civitale nelle terre dell'Arca India per qualche ufficiale del Marchesato. Però prima di questo non possiamo andare. Poi c'è i grandi, possiamo dire, in cui sviluppa la corruzione come nel resto di tutti i paesi del Medioevo. I primi albori, diciamo, di una elaborazione del diritto, lo troviamo appunto negli statuti, nei primi comunali, prima di Civitale, poi Cremona, successivamente gli altri, cioè Francine, delle altre comunità. E distinguere il diritto vigente in Friuli non è che altro, non si può fare altro se non attraverso il documento privato. Non abbiamo ancora un bel codice diplomatico friulano, pensiamo però partendo con molta calma. Si è fermato perché la signorina che si occupava di questo codice friulano in un fondo dei documenti ha pensato di non riportare è un tradimento che questi ragazzi di solito fanno. Ora in pratica noi possiamo riportarci ancora al vecchio lavoro di Leibniz, 80 anni fa, diritto romano e diritto germanico, nei documenti privati di Friulani. Che influenza può aver avuto lo sviluppo del diritto consuetudinario in Italia e Friulano nelle terre? E questo non lo so perché non conosco affatto il popolo e laguna, a un certo momento le ore di lavoro possono anche essere 12 o 14, ma non bastano ancora. Può darsi che qualche cosa sia passato attraverso le costituzioni della parte con i Iuri, che non sono molto tarde, perché sono del 1368, e in quel momento rapporti, ce n'erano rapporti fra Iuri, Galizia e Galiola, ma erano rapporti di ostilità. Quindi non credo che le condizioni basse con i Iuri possano avere avuto un valore. Ci sono sopravvivenze che anche qui bisognerebbe vedere di farli parlare. Un esempio, qualche giorno fa, o prima di vedere qui, leggevo un articolo, uno di quella raccolta di usi e consuetudini di un paesino del così leggendolo con curiosità più che altro. A un certo momento però le soluzioni che sono visitate al momento del matrimonio, nella celebrazione nazionale, lo sposo in chiesa davanti all'altare, prima di ricevere la sposa consegna al padre una busta con del denaro è la dos che si dà per la tradizione, quella per il pastilla di la busta necessaria di poter passare il mucchio dal padre al ma per 5-6 minuti non di più. di un lavoro recente che sta per essere pubblicato. Ho voluto determinare la data di una di quella immigrazione di contadini slavi o sloveni del per il ripopolamento dopo le invasioni comune. Siamo nella seconda metà del decimo secolo. È un problemino, diciamo, molto, molto modesto. E anche forse di nessun interesse. Gli elementi che ci sono rimasti sono gli elementi toponomastici. Cioè, si creano una radice del slovena come il fisco, per esempio, o gli altri che la chiama. C'è qualche altro elemento che si può mettere in rapporto con un'altra situazione di paese di radice slovena, sono tutte grandi strade di comunicazione, mentre i paesi di radice romana sono fuori delle grandi, o almeno della grande strada di comunicazione che è ancora in attività di servizio, e cioè la cosiddetta strada alta, cioè strada a nord rispetto a una strada inferiore. Questa strada alta è una strada, è la strada che è stata fatta costruire probabilmente da Augusto dopo la grande resurrezione dei giardini di diritti diverso di 30-35 avanti Cristo, una specie di autostrada, perché si tira diritto da Cosroico fino a Palmanova senza uno sgarro di un metro né a destra né a sinistra, ed è la strada che è stata attivita da Gicari, signori di sono ungheresi, no? Da Gicari da amici ungheresi che la fama anche di gente che sono passati per questa, che la strada non si chiama, adesso si chiama strada alta, ma è la zona di fianco di una profondità di 5 km circa, ha anche questo nome molto simpatico, Bastata, diciamo, troviamo nel diploma di Ottone III del 1998. Ora, in questo diploma di Ottone III, al parlare della Patriarca Giovanni II, cioè si dice che gli concede la solita, il solito territorio della bassa Friulana fino alla strada alta, dal risorso di Venza al mare, tutta i volti, però c'erano anche meglio, nonché tutti quei paesi che sono state ripopolate da lui o da un suo predecessore, la Bianca Corvaldo, dopo l'invasione romana. Ora la Bianca Corvaldo muore nel 980 e la Bianca Giovanni vale nel 984 fino a 1300. Quindi la data di questo ripopolamento è facilissima, tra il 980 e il 990. E in questo decennio che può avvenire questa situazione. Perché teniamo anche presente che Romolo non sta quasi mai in sede. È un patriarca, chiamiamolo così, quasi ipotetico, ma è sempre alla corte degli Ottoni, tanto di Ottone il primo quanto di Ottone il secondo, mentre il patriarca Giovanni sta in piedi e ogni tanto va a pregare l'imperatore e va a dare qualche cosa. certamente un elemento fondamentale per la creazione di una cosa della mente. Prese lui da quelle donazioni che aveva dato come primo o come secondo al materiale, ma che erano limitate a dei cartelli, prima il cartello di Fara di Gradisca, poi cinque cartelli di cui che qualcuno rimane una pagagna e trova e prenda che è l'attacco, perché è l'attacco di questi castelli attualmente ci sarebbero tutti e saremmo anche in questi ultimi cinque mesi, ma sono questi sono però dei, diciamo, dei capitali di cartelli che sono tutti suoi stati, quindi a controllo delle gambe di comunicazione. Così il dominio del Covid va a nord e a sud della grande strada di comunicazione. Io avrei ancora parecchie cose da dire, ma non se ne dice, perché adesso sono 10-6 meno 10 che il nostro Monsignor Roger comincia a scalpitare